Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Der sogenannte Mittelwald ist in Deutschland fast ausgestorben. Dabei schafft diese historische Waldnutzungsform aus dem Mittelalter ein Paradies für Tiere und Pflanzen. Sanft rauscht der Wind durch die Äste der mächtigen Eichen im Stadtwald von Bad Windsheim. Die schauen auf den ersten Blick relativ gleichmäßig von der Dimension aus, wenn man sie allerdings misst. Also man misst bei 1,30 Meter Höhe und dann kommt man auf eine Stärke von 30 cm bis zu 90 cm. Und wenn man das dann umrechnet in Jahre, dann sind die Bäume bis zu 180 Jahre alt, die stärkeren. Sagt Sven Finnberg, der Stadtförster von Bad Windsheim. Vereinzelt, fast einsam, stehen die Eichen in großen Abständen auf der Fläche, die auf den ersten Blick eher wie ein Park aussieht und nicht wie ein Wald. Dazwischen wächst fast mannshoch Gras und etwa brusthohes Buschwerk, junge Sträucher und Bäume. Also was wir da sehen, sind Linden, wir sehen da Weißdorn, wir sehen Eschen, wir sehen Elsbeeren, Aspe, Feldahorn, einen Schneeball ist da, Eiche ist vor allem auch dabei, also es geht querbeet. Die jungen Sträucher und Bäume sind knapp ein Jahr alt. Vor einem Jahr wurde in diesem Bereich des Stadtwalds, in der sogenannten Gräf, bis auf die hohen Eichen alles im Wald abgeholzt, um daraus Brennholz zu machen. Aus den Stümpfen haben die Hölzer dann neu ausgetrieben. Dabei wachsen dicht an dicht mehrere Triebe aus einem Stumpf. Stockausschlag heißt das, was auf diese Weise wächst. Die starken Bäume stehen lassen, alles andere fällen. Nach diesem Prinzip ist jedes Jahr im Winter eine andere Teilfläche des Stadtwalds an der Reihe. Es unterscheidet sich deutlich von einer anderen Forstwirtschaft, bei der man auf der ganzen Fläche arbeitet. Wir arbeiten immer ganz gezielt auf einer Fläche und dort sehr konzentriert. Es gibt also von einem Jahr auf dem anderen ein ganz anderes Waldbild. Manche Leute erschrecken dann, wenn sie es das erste Mal wieder sehen. Mittelwald nennt sich diese Art der Waldbewirtschaftung, die sich im Hochmittelalter entwickelt hat. Wald gab es bis dorthin in unseren Breiten im Überfluss. Die Menschen haben seit jeher seine Früchte, seine Tiere, sein Holz genutzt. Seit der Sesshaftwerdung der Menschen ändert sich die Nutzung des Waldes, sagt Dr. Ludwig Albrecht, Bereichsleiter Forsten und Behördenleiter am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im mittelfränkischen Uffenheim. Erstens waren es mehr Menschen und zweitens begannen die Ackerbau zu betreiben, Viehzucht zu betreiben, Felder zu bestellen, Wald zu roden, also die Waldfläche zu verkleinern und hatten gleichzeitig höhere Ansprüche an den Wald, denn es gab weder Erdöl noch Kohle und man brauchte den Wald zunächst mal in erster Linie als Energielieferant. Man brauchte ihn für Brennholz, man brauchte ihn für Bauholz. Man nutzte ihn dann natürlich auch als Weideland. Man hat Vieh eingetrieben, hat Vieh, Gras auch aus dem Wald geholt, nicht nur vom Grünland. Man hat Waldstreu aus dem Wald geholt, hat das in die Ställe getragen und zusammen mit dem Dung wieder auf die Felder rausgebracht. Die Nutzung ist ungeregelt. Man nimmt sich, was man braucht. Doch je mehr die Ansprüche an den Wald steigen, je weiter die Zahl der Menschen wächst, desto knapper wird das Holz. Um sich das Holz als Energielieferant zu sichern, gehen die Menschen im frühen Mittelalter die Bewirtschaftung des Waldes systematischer und vorausschauender an. Die Niederwaldwirtschaft breitet sich aus, der Vorgänger des Mittelwalds. Bei der Niederwaldnutzung wird im Abstand von 15 bis 30 Jahren, so im Schnitt 20, 25 Jahren, wird Laubholz auf den Stock gesetzt, das heißt, es wird umgeschnitten, das Holz wird geerntet und aus diesen Wurzelstöcken wachsen dann wieder Stämme raus, und zwar mehrteilige Stämme. Das sind dann quasi so zunächst mal buschartiger Aufwuchs, der sich dann eben innerhalb von 20 Jahren wieder zu armdicken oder oberschenkelstarken maximal Stämmchen entwickelt, die man dann wieder nach 20 Jahren als Brennholz nutzt. Bei der Niederwaldnutzung kann viel Brennholz in kurzer Zeit heranwachsen, weil von den gefällten Bäumen schon ein großes Wurzelsystem vorhanden ist, das die jungen Triebe versorgt. Die dünneren Stämme lassen sich außerdem mit den mittelalterlichen Werkzeugen leichter bearbeiten. Brennholz zu gewinnen ist also das Hauptziel des Niederwalds. Doch was hierbei nicht entsteht, sind lange mächtige Stämme, die gebraucht werden für den Bau von Häusern, vor allem in den wachsenden Städten des Hochmittelalters. Deshalb setzt sich immer mehr der Mittelwald durch, mit seinen zwei Schichten. Unten das Brennholz, das alle 15 bis 30 Jahre geschlagen wird und aus den Stümpfen neu austreibt. Oben das Bauholz, das erst nach vielen Jahrzehnten gefällt wird. Doch der Mittelwald kann nur dort wachsen, wo Laubbäume wachsen. Denn Nadelhölzer sind, bis auf die Eibe, nicht stockausschlagfähig. Das heißt, sie können nicht aus den Stümpfen der gefällten Bäume austreiben, sondern sterben nach dem Fällen ab. Und Nadelhölzer werden populärer. Das hat mit der großen Nachfrage nach Holz zu tun. Sie steigt in der Neuzeit weiter an, bei wachsender Bevölkerung, durch Kriegsschiffbau, Glas-, Eisen- oder Papierherstellung. Man hatte also Erfahrung mit Nadelholzwirtschaft im Hochgebirge und in den Mittelgebirgen. Man hatte insbesondere Erfahrung mit der Bewirtschaftung der Fichte und hat dann Nadelholz in tiefere Lagen gebracht, hat festgestellt, dass da sehr ertragreiche Wälder entstehen und dass da Holzdimensionen und Holzqualitäten zu erwarten sind, speziell für das Bauholz und speziell für die Nutzung in den Städten. Da war Nadelholz das gefragte Produkt. Nadelholz wächst schneller, gerade die Fichte ist eine schnell wachsende Baumart. Und man hat dann eben versucht, wegzukommen von diesen relativ ertragsschwachen, auf Energienutzung ausgerichteten Nieder- und Mittelwäldern hin zu Hochwäldern. Hochwälder also. Wälder, in denen die jungen Bäume nicht eng nebeneinander aus den Wurzelstöcken gefällter Bäume gedeihen und sich irgendwann gegenseitig beim Wachstum behindern. Die Bäume in Hochwäldern gehen aus Samen auf und können zu höheren, geraderen und kräftigeren Individuen heranwachsen. Hochwälder können aus den schneller wachsenden Nadelbäumen, aus Laubbäumen oder aus beiden bestehen. Und egal in welcher Form, sie können mehr von dem begehrten Bauholz liefern und insgesamt mehr Holz auf gleicher Fläche. Es ist ein höheres Holzvolumen und es ist ein höherer Zuwachs pro Jahr und Hektar. Also im Mittelwald, um das mal in Größenordnungen zu fassen, liegt der Zuwachs irgendwo zwischen 3 und 5 Festmeter und im Hochwald liegt er zwischen 7 und 15 Festmeter. Ertragreichere Hochwälder und Nadelholz, das populärer wird, drängen also den Mittelwald zurück. Entscheidend für seine Ablösung sind aber die Industrialisierung und die Nutzung von Steinkohle für den immensen Energiebedarf von Dampfmaschinen, Hochöfen oder der Eisenbahn. Brennholz, das Mittelwald ja hauptsächlich erzeugt, wird immer uninteressanter. Die massenhafte Nutzung von Erdöl ab Mitte des 20. Jahrhunderts beschleunigt diese Entwicklung nochmals. So ist der Mittelwald heute in Deutschland fast verschwunden. In Bayern, so Ludwig Albrecht, gab es im Jahr 1900 noch rund 250.000 Hektar Mittelwald. 1950 waren es 80.000 Hektar und heute sind es gerade einmal 5.000. Das sind 0,2% der Waldfläche in Bayern. Der größte Teil davon wiederum befindet sich in Unterfranken und dem westlichen Mittelfranken. Im Stadtwald in Bad Windsheim ist Stadtförster Sven Finnberg unterwegs in der sogenannten Gräf zu einem anderen Bereich des Mittelwaldes. Der Hieb war vor 4 Jahren. Man sieht jetzt recht schön die Bäume innerhalb von 4 Jahren, wenn die also übermannshoch treiben die aus. Und es ist auch so der große Vorteil vom Mittelwald, das schnelle Jugendwachstum, dass ich mit einer gepflanzten Pflanze nicht erreiche. Also ich kann mit einer gepflanzten Pflanze nie so schnell Brennholz produzieren wie im Vergleich zu einem Mittelwald. Auch hier erheben sich große Eichen in weiten Abständen, wie in dem Bereich, in dem vor knapp einem Jahr Holz geschlagen wurde. Aber im Unterholz ist hier ein wahres Dickicht entstanden, aus Trieben junger Bäume und Sträucher. Sie dürfen wachsen, bis sie kräftig genug sind, um als Brennholz geerntet zu werden. Genau noch 26 Jahre lang. Dann sind sie 30 Jahre alt und so lange ist hier die sogenannte Umtriebszeit. Die Zeit vom Beginn des Baumwachstums, bis er gefällt wird. Weil ja jedes Jahr eine andere Teilfläche des Stadtwaldes mit dem Unterholzfällen dran ist, wird die Gesamtfläche dafür gleichmäßig aufgeteilt. Es ist ein Flächenfachwerk, kann man dazu sagen. Also hier in der Gräf sind es 100 Hektar Mittelwald und die Umtriebszeit sind 30 Jahre. Das bedeutet, dass man pro Jahr 3,3 Hektar Fläche Wald nutzen komplett. Also auf 3,3 Hektar werden alle Bäume bis auf die Oberhölzer umgeschnitten. Die dürfen dann wieder austreiben und 40 Bäume auf einem Hektar bleiben so circa stehen, die man dann künftig als Bauholz verwenden kann. Das war die letzten Jahrzehnte nicht immer so. Die Bad Windsheimer haben die Gräf im Stadtwald bis 1954 als Mittelwald bewirtschaftet. Danach ist sie zu einem Laubholzhochwald geworden. Bis ins Jahr 2004. Da hat Stadtförster Sven Finnberg eine Reaktivierung der Mittelwaldwirtschaft angestoßen. Wegen des Maivogels, einem sehr seltenen und gefährdeten Schmetterling, den er im Stadtwald entdeckte. Und wir haben da immer verschiedene Maßnahmen versucht, um diesem Schmetterling zu helfen. Und haben aber dann nach einiger Zeit gemerkt, dass die Flächen, die wir ihm zur Verfügung stellen, immer zu klein sind und zu schnell wieder zuwachsen, einfach zu dunkel. Also braucht er gewisse Luftfeuchte und aber gewisse Lichtmenge auch. Also er ist schon eine sensible Art. Und wenn man schaut, wo er noch vorkommt, der Schmetterling, dann ist es am liebsten in aktiven Mittelwäldern. Und daher kam dann auch der Gedanke, das wieder als Mittelwald zu reaktivieren, die Gräf. Auf einer kleinen Fläche hat der Stadtförster zunächst ausprobiert, ob die Bäume im Stadtwald tatsächlich noch zu Stockausschlag fähig sind, also Triebe aus den Stümpfen bilden. Weil das gut funktioniert hat, begann er, den Bad Windsheimer Wald auf 100 Hektar wieder in Mittelwald umzuwandeln, in ein Flächenfachwerk, das von Jahr zu Jahr reihum an anderer Stelle bewirtschaftet wird. Der Schmetterling-Maivogel ist nicht der einzige, dem der reaktivierte Mittelwald in Bad Windsheim Lebensraum bietet. Die Mittelwälder, gerade in Mittelfranken, sind ein wahres Zentrum der Artenvielfalt für Tiere und Pflanzen. Dort haben wir wärmegetönte Standorte mit einer gigantischen Baumarten-, Strauchartenvielfalt. Als Beispiel, wir haben 750 Großschmetterlingsarten dort. Das sind fast drei Viertel des mitteleuropäischen Bestands. Wir haben über 2000 verschiedene Käferarten und wir haben unter diesen Käferarten 500 sogenannte holzbesiedelnde Arten. Und was da das Kennzeichen ist, dass fast ein Drittel dieser Arten, die dort vorkommen, von diesen Holzbesiedlern, auf den roten Listen in Deutschland und Bayern stehen. Erklärt Dr. Heinz Bußler, der als mittlerweile pensionierter Mitarbeiter der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft seit vielen Jahren zu dem Thema forscht. Als Refugium für die Letzten ihres Standes bezeichnet Bußler den Mittelwald. So findet sich im Bad Windsheimer Mittelwald der Nachtfalter Heckenwollafter, der feuchtwarme Umgebung braucht und an jüngeren Wuchsstadien der Schlehe lebt, wie sie am Mittelwald durch den reihumwandernden Hieb des Unterholzes regelmäßig entstehen. Nur drei Vorkommen des Heckenwollafters gibt es in ganz Deutschland. Auch der seltene Hirschkäfer hat sich dauerhaft angesiedelt. Seine Larven entwickeln sich in abgestorbenem Wurzelholz von Eichen und brauchen Bodenwärme und Sonne. Beides bietet der Mittelwald besonders in den ersten Jahren nach dem Hieb. Und ein besonders seltener Käfer ist im vergangenen Jahr ebenfalls im Stadtwald von Bad Windsheim aufgetaucht. Der Breitschulterbock. Von dem gibt's aktuell nur 4 Nachweise aus Deutschland. In Nordbayern und Thüringen, die vorkommen nur in den Mittelwäldern. Der entwickelt sich im toten Holz unter der Erde, Wurzelholz, also von Eiche, braucht ganz offensichtlich auch bestimmte mikroklimatische Bedingungen, also Licht, Wärme dazu. Er braucht also den frischen Hieb, sagen wir mal 1 bis 4 Jahre, nachdem der Hieb erfolgt ist. Der Artenreichtum in den fränkischen Mittelwäldern hängt mit den Standortfaktoren zusammen. Reiche Böden und Wärme befördern ihn. Mittelwälder an kühleren Standorten mit ärmeren Böden können in Sachen Artenvielfalt nicht so hervorstechen. Doch die Bewirtschaftsform Mittelwald mit ihrem Flächenfachwerk fördert die Artenvielfalt generell. Wir haben es nämlich mit einem dynamischen System zu tun. Das heißt, ein Nebeneinander von lichten und dichten Bereichen. Und durch diese Unterholzhiebe entsteht ein Mosaik, ein Standortmosaik mit ganz verschiedenen Wärmebelichtungsbedingungen und natürlich, was auch eine Rolle spielt, dass etliche Arten zum Beispiel an Eichen nur an jungen Eichen vorkommen und nicht also an Alteichen, sodass in dieser Aufwuchsphase des Mittelwalds ganz besondere Bedingungen entstehen. Der Mittelwald als dynamisches System, das durch den regelmäßigen Eingriff des Menschen Lebensräume schafft, die es sonst nur in einer anderen natürlichen Art von Wald gibt, dem Auwald. Regelmäßiges Hochwasser sorgt hier für Dynamik, schafft freie Flächen, wo vorher Pflanzen standen. Diese Flächen bekommen zunächst viel Licht und Wärme ab, bevor Bäume und Sträucher sie wieder zuwachsen. Wenn man also anguckt, Zusammensetzung, die wir kennen aus Bayern, Auwälder, also Hartholzaue, Weichholzaue zum Mittelwald, dann stellen wir eine Übereinstimmung von fast 3/4 der Arten fest. Bei den holzbesiedelten Käfern kommen wir fast auf 80%. Siedlungsdruck und Deiche haben den naturnahen Auwald in Deutschland jedoch verdrängt. Er ist selten geworden wie der Mittelwald. Sven Finnberg hackt im Stadtwald von Bad Windsheim die Rinde von einem mächtigen Eichenstamm, der gefällt am Boden liegt. Auch hier verbergen sich Tiere. Da sieht man noch schön Bockkäfer. Und jetzt schauen wir mal da, was wir da sehen. Da sind diese Larven drin. Wenn man gut ist, dann kann man anhand der Larve erkennen, welcher Käfer das ist. Aber die schauen schon sehr gleich aus, immer für mich. Bockkäfer oder Falterlarven oder auch Borkenkäfer bevölkern Baumstämme wie diesen. Sie hat der Stadtförster extra gefällt, um sie verrotten zu lassen. Denn am sogenannten Totholz können sich wiederum spezielle Arten ansiedeln. Mit solchen Maßnahmen fördert der Stadtförster noch einmal aktiv die Artenvielfalt. Sie zu erhalten, spielt hier im Bad Windsheimer Mittelwald eine zentrale Rolle. Aber es geht auch darum, Holz zu gewinnen. Das Holz im Mittelwald in Bad Windsheim gehört der Stadt. Die Bürger schlagen es, um es als Brennholz zu nutzen. Zwar müssen sie dafür bezahlen, aber es ist günstiger, als gebrauchsfertiges Brennholz zu kaufen. Die Bürger müssen nur jedes Jahr ihr Interesse am Holz bei der Stadt anmelden. Förster Finnberg ordnet jedem Interessenten eine Fläche zu, auf der dieser fällen darf. Jede Fläche hat eine Nummer. Und dann werden diese Nummern verlost. Wir verlosen es ganz bewusst, dass man nicht sagen kann, irgendeiner hat jetzt einen schöneren Teil oder einen schlechteren Teil. Es ist einmal so, einmal so. Wie die Bad Windsheimer Bürger den Wald der Stadt nutzen, ist angelehnt an das Prinzip des bäuerlichen Gemeinschaftswalds. Nach diesem Prinzip, das eng mit der Mittelwaldnutzung verknüpft ist, wird noch ein Fünftel der Waldfläche im mittelfränkischen Landkreis Neustadt an der Aisch Bad Windsheim bewirtschaftet. Der bäuerliche Gemeinschaftswald im Steigerwald, die Region, wo Ober-, Mittel- und Unterfranken zusammenstoßen, ist seit Sommer 2018 Teil des immateriellen Kulturerbe Bayerns. Eine Auszeichnung für eine jahrhundertealte Tradition, erklärt Dr. Ludwig Albrecht. Bäuerlicher Gemeinschaftswald stammt aus der Allmende, stammt zum Teil aus Verkauf von Staatswald im 19. Jahrhundert, wo sich mehrere Landwirte, Bauern zusammengeschlossen haben und Staatswälder aufgekauft haben. Es gibt also sehr, sehr unterschiedliches Herkommen für diese Gemeinschaftswälder. In aller Regel sind das dann Waldgenossenschaften oder altrechtliche Körperschaften, die sich gemeinsam in der Waldnutzung eine große Fläche alljährlich neu aufteilen und nach einem gerechten Schlüssel das Holz auf die Mitglieder und auf die Teilhaber verteilen. Die Rechtsformen, die den Gemeinschaftswäldern zugrunde liegen, mögen unterschiedlich sein. Aber eins verbindet sie. Das Holz gehört allen, die Teil der Gemeinschaft sind. Entweder sind sie ohnehin Eigentümer des Waldes oder aber weil sie sogenannte Rechtler sind. In diesem Fall ist der Wald Eigentum der Gemeinde. Die Rechtler aber dürfen sein Holz nutzen, haben darauf ein eigentumsgleiches Recht. Jedes Jahr nehmen sich die Rechtler oder Gemeinschaftler eine Fläche vor, auf der das Holz gefällt werden soll. Das Vorgehen ist dabei oft von Ort zu Ort verschieden und teils noch überliefert aus der Zeit, als das Brennholz existenziell war für die Menschen. Nicht alle bäuerlichen Gemeinschaften bewirtschaften ihren Wald als Mittelwald. Die meisten nutzen ihn als Hochwald, wie es heute üblich ist. Die heute noch vorhandenen Mittelwälder in Franken liegen aber zum großen Teil in den Händen bäuerlicher Gemeinschaften. Diese spielen also eine große Rolle dabei, dass die Mittelwälder heute noch fortbestehen. Ebenso wie die Standortfaktoren dort. Wenn ich auf nährstoffarmen Böden Mittelwaldwirtschaft betreibe, werde ich im Lauf von Jahren, von vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten die Erfahrung machen, dass die Erträge abnehmen. Wenn ich nährstoffreiche Tonböden habe, wenn ich Feinlehmstandorte, also Lössböden habe, dann kann ich sehr lange immer wieder von der nachschaffenden Kraft des Bodens leben. Diese schweren Tonböden sind bei uns im Gipskäuper, gerade im südlichen Steigerwald, verbreitet. Auch das trockene und warme Klima in der Region, sogenanntes Weinbauklima, ist von entscheidender Bedeutung. Die Fichte kommt mit diesen schweren Tonböden nicht gut zurecht. Die Fichte kommt mit dem Weinbauklima nicht gut zurecht. Und deswegen sind ganz viele Versuche, vom Mittelwald in Hochwald überzugehen, mit Nadelholzaufforstungen gescheitert. In den 60er, 70er Jahren wurde das empfohlen und ist eben oftmals gescheitert. Und dann haben viele Waldbesitzer gesagt, nein, dann bleiben wir bei unserer traditionellen Stockauschlagwirtschaft. So blieben die Mittelwälder in Franken eher erhalten als anderswo. Doch auch hier ist die traditionelle Waldbewirtschaftung in Gefahr, etwa wenn junge Menschen aus den Dörfern wegziehen und sie nicht fortführen. Oder wenn Waldbesitzern das Brennholzmachen in aufwendiger Handarbeit zu mühsam wird, wo doch Heizöl oder Gas viel einfacher zu beschaffen sind. Der Mittelwald, die historische Waldnutzungsform, die so vielen Arten Lebensraum bieten kann, wird auch künftig nur eine Randerscheinung bleiben in unseren Wäldern. Aber eine, bei der sich genaues Hinschauen lohnt. Sie hörten Der Mittelwald, eine historische Waldbauform von Nora Kaltenbeck. Es sprachen Katja Amberger und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Monika Xenger. Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.